You want to keep me satisfied. What I mean is you. Be my fantasy. And I will be yours. All day. Morgen ist doch alles schon vorbei. Achtung! Hi, hi!

ganz neue Scooter. 22:16 Uhr. Hallo Nachtschwimmer. Am Freitagabend. Hier geht's wieder ins Wochenende. Und hier ist euer Charlie 2000. Und ich bin der 4-Touchdown Highschool Footballstar Al Bundy. Hallo Al, was gibt's? Habt ihr ein niedliches blondes Mädchen gesehen? Du meinst Kelly, hier ist sie. Das ist meine Tochter Kelly. Hallo Kelly, Blondie. So, da sind wir fast komplett. Genau, 22:20 Uhr. Jetzt erstmal die Faxnummer. 0621-3375-266. Wer mir faxen möchte. Silent Harmony, ganz neu. Jetzt werden die Knöpfe gedrückt, dass es nur so knallt. Anschnallen, festhalten, starten! Unser erstes Kurzgewinnspiel. Wir suchen jetzt ganz schnell drei Interpreten. Und zwar Deutsche Welle Spezial. 0131 21 0100. Das ist eine zweite Interpretation. Ist das okay? Alles schon neu? Jetzt möchte ich wissen, drei Interpreten Deutsche Welle Spezial. 0137 21 20100. Und nur wer aufgepasst hat, kann jetzt eine Maxi nach Auswahl gewinnen. In the night, that's all that I'm asking. Now this time it is right, no show tonight. I'll be buying the Z, would that be alright? Let's meet about 8 o'clock, huh? So you and me can hit the spot. Now you know it's on again. A player's life is never at an end. Tell a friend later on to be the love encounter. And after that, pour some wine, later take a shower. Cause you're gonna be clean if you know what I mean. Before we hit the sheets, before we make a scene. Cause I'm freaking that body tonight. You gotta be proper before you hit me right. Hit me right. Hit me right. We're gonna do it all night. Hit me right. Hit me right. We're gonna do it all night. Hit me right. Hit me right. We're gonna do it all night. Hit me right. Hit me right. We're gonna do it all night. We're gonna do it all night. Hit me right. We're gonna do it all night. Hit me right. We're gonna do it all night. Hit me right. We're gonna do it all night. Part two. What you wanna do? You got some for me? I got some for you. I ain't talking about sharing things of a box type. I'm playing soft music, holding you tonight. I have to say, yo, I ain't playing. Catch the message, you know what I'm saying? Cut the handies and the beepers off. Now it's time. Hey, hey, ich grüße jetzt den Heiko aus Muckensturm bei Rastatt. Hallo Heiko. Hallo. Hast du in der Schnelle so schnell die drei erkannt? Ja. Lass hören. Markus, extra Preis, Fräulein Menke. Yay! Super, ein deutscher Welle, Spezialist. Ich sehe wunderbare Stimmen, ich sehe verrücktester der Welt. Vollkommen abgedreht, total angesagt. Wir machen das Programm, das euch gefällt. Jetzt kommt die Werbung! Radio Regenbogen Birthday Beach Party. Das Familienfest im Rahmen der LBS Future Days 98. 19.07. Tunisee Freiburg. Mit Hot Chocolate, Peter Schilling und Sweet. Oldies meets Charles. Mr. President, Wes, Caught in the Act, For the Cause, No Mercy und viele mehr. Oldie-Legenden treffen die Stars aus den Charts. Ticket-Hotline 080 5 33 22 33. Die Radio Regenbogen Birthday Beach Party. Ja, ja, ja, Coco Jumbo, ja, ja, yeah. Viel Spaß wünscht die Riegeler Brauerei. Lotz, ja? Reichst du mir mal den Hammer da drüben, bitte? An der Wand steht was über. Hier. Danke. Sieht doch gleich viel besser aus. Was du mal in deiner eigenen Bude machst, ist deine Sache. Wie du reinkommst, unsere. Beim Bauspar mit Schwäbisch Hall helfen dir Chef und Staat mit bis zu 1.000 Mark im Jahr. Infos bei allen Volksbanken, Raiffeisenbanken oder direkt bei Schwäbisch Hall. Auf diese Steine können sie bauen. Schwäbisch Hall. Wenn Sie Oldies streichelzart und kuschelig lieben, dann machen wir Sie jetzt mega glücklich mit der Mega Beatbox. Aus den Hitlisten der größten Radiostationen haben Deutschlands beliebteste Moderatoren die 200 meistgespielten Oldies der 60er und 70er Jahre für Sie ausgewählt. Und so klingt es, wenn die Mega-Beatbox kuschelt. Beatbox, jetzt exklusiv in Ihrem Radioshop zum Wahnsinnspreis von nur 99 Mark inklusive Versand. Also unglaubliche 9,90 Mark pro CD. Wählen Sie jetzt 040 411 442 und bestellen Sie Ihre Mega Beatbox mit mehr als 170 Top 10 Platzierungen auf 10 CDs für 99 Mark inklusive Versand. Dieses einmalige Angebot gibt es niemals im Handel, sondern nur bei Ihrem Radioshop. Rufen Sie deshalb jetzt an 040 411 442. 040 411 442. Volle Energie auf dem CD-Protonenlaser. Feuer frei! Schuhverkäufer, was gibt's? Ich heiße Bandy. Wissen wir. Hat dir mal was Erfolgreiches zustande gebracht? Ratet mal, wer vor euch steht. Der Sultan des Schweißes? Ja, sag mal den Nachschlag. Ganz genau, Peck, du dumme Nuss. Keine Streitereien jetzt, sag den Nachschlag guten Tag mal. Ich kann nicht verstehen, wieso ihr diese Sendung einschaltet. Ja, weißt du es dann? Zack, noch mehr Spaß. Dieser Charlie 2000 Show bin ich dabei. Mein Gott, wie tief muss ich gesunken sein? Wart's ab. 22 Uhr und 31 Minuten, der Radioringbogen Verkehrsservice A5 Basel Richtung Karlsruhe zwischen Freiburg-Mitte und Freiburg-Nord. Baustelle 2 Kilometer stockender Verkehr, bitte fahren Sie vorsichtig. Ihr Radio von hier. Mit Radio Regenbogen. Alles anschnallen. Wir heben ab ins turbo-mega-starke Wochenende. Are you ready? Disco Play. D'avoir. Mon cœur s'ouvre à ta voix. Spitzenmäßiger. T.O. T.O. Mon cœur. Al, was gibt's jetzt? Im Halbkreis ums Radio versammeln. Jetzt kommt das Gewinnspiel. Kannst du bitte noch eine andere Betonung bringen? Das gefällt mir nicht. Hey, Leute, alles im Halbkreis ums Radio versammeln. Jetzt kommt das Gewinnspiel. Nein, da fehlt noch was, Al. Jetzt kann die Post abgehen. Ja, das jetzt gibt's was zu gewinnen. Ihr seid doch wieder dabei. One, two, three. Hey, Leute, macht die Leitung frei. Let's go way back and play back. Radikale menschliche Modifikation, Cyber mit verstärkter Muskelstruktur. Voll angepasstes biochemisches Programm, äußerste Vorsicht. Jetzt suchen wir nämlich wieder 5 Interpreten nach Tremors. 0137 21 20 100. Willkommen im Team. Wir überwachen extraterrestrische Aktivitäten auf der Erde. Bei mir sieht das Outfit cool aus. Nie den roten Knopf drücken. Doch, den drücke ich jetzt hier. Good evening, ladies and gentlemen. Presenting to you the Bay Area's very own, the dynamic, the soulful DJ. Hier ist unser Gewinnspiel. Maybe I can get a sleep, I can get a sleep. Baby, when I see you, emotions run deep for me. Baby, run so deep for me. Love is all around, das ist die aktuelle von DJ Bobo. Es ist Freitagabend. Radio Regenbogen. Hey, hey, hey. Wir bringen

Famous Nature, Words of Happiness. Jetzt ein paar Worte zu Radio Regenbogen Fäden. Die Sendung wird dieses Jahr so groß, dass man drei Fäden machen muss. Nachschauen, habt ihr das gewusst? Am 23. in der Stadthalle Freiburg, 23.02. 24. Rosengarten Mannheim und 25. Europahalle Karlsruhe. Und mit dabei sind bei allen drei Inner Circle. Wer kennt die nicht? Natürlich DJ Bobo. Corona. Water Girls. Worlds Apart. Master Boy 24/7. Mr. President. Jamon Spoon. Kim Sanders. Dann in Mannheim und Freiburg ist leider nur da XXL. Coolman Peter Steiner. Und in Freiburg ist noch Modo 1-2 Polizei dabei. Und in Karlsruhe Loose Electric. Nachschema, sichert euch eine Karte. Ruft tagsüber an 0621 Mannheim 375200. Ich wiederhole 0621 375200.